Was willst du denn jetzt tun? Bis Betty erreicht ist, werde ich nicht tun. Du stehst mir dabei im Wege. Also unterlass dein dummes Gerede. Was kann ich denn dafür, dass es bei dir nicht stimmt? Sehe bloß zu, dass du Land gewinnst. Du willst doch keine Fehde. Also geh bloß schnell deine Wege her. Dein Geschwätz macht mich krank. Hey, es gibt nichts, was du mir geben kannst. Hey, egal, es mir deine seelische Qual. Denn in meinem Leben habe ich die Wahl. Öffne deine Augen und werde wach. Für das Leben bist du zu schwach. Du kannst dich sowieso nicht wehren. Dann nützt auch nicht dein schlaues Reden. Hier stehe ich und kann nicht anders. Seh es endlich ein, denn ich kann das. Leider hast du ausgeträumt. Es wird Zeit, dass du das verträumst.